Robisz kapisz nie swoje, scheiße gesehen. Robisch nur Frauen, Whisky und Schuhe von Nike interessieren. Jedes Mal wieder, wenn einer von euch schwänzen behauptet, dass er Rap liebt, krieg ich eine Gänse. Hau dich, kenn euch Clowns nicht, weiß ihr braucht mich. Wenn es witzig wär, ist nicht so traurig. Ich seh fit aus in meinem Disco-Outfit. Du gehst nicht raus, wenn ich das Bo auftritt. Frag dich, warum der F dir nix geben kann, außer gutem Sound. Weil deutscher Rap überall ist, wo Schwachs gerade ne Hure brauchen. Natürlich darfst du mich fehlen mit deinem schwulen Haufen. Immer nachts in Rattenlöchern unterwegs, um Blut zu saugen. Ja, das ist deine Generation und dein Traum liegt zerstört da, wie ein Penner am Boden. Also, wenn ich zurück, ey, drück Play. Meine Message für euch passt in den Glückskeks, wie gesagt, drück Play. Das ist Merz Entertainment und Show, ihr wollt alle immer lachen, ich verstehe nicht wieso. Drück Play. Nein, das hier ist ein Lebensgefühl, ich hab mich nie dankbarer für mein Leben gefühlt. Drück Play. Und du verstehst, was ich meine, wenn ich sag, wenn ich sprich, verraub mir von den Punkern keiner den Tag. Drück Play. Das ist mehr als ein Joke, das hat nichts zu tun mit Regeln. Das ist mehr als ein Joke. Eine CLEQ, guck ich seh es wie du. Andere leben und zu sterben, guck ich leb für die Buch. Schau mir zu, alles reden ohne groß zu überlegen. Weil ich sag, was ich fühle, du kannst mein Leben drüber legen. Und du kannst haten, aber Fakt ist, dass jeder Part auf deinem Album professionell verkackt ist. Pump den Sound über die Nacht, bis ein neuer Tag erbricht. Und du weißt, wie sich anfühlt, wenn man wach ist. Viel von damals ist heute tot und so scheiße klingt. Homie, ich bin Deutschrap so. Ich wollte seit den massiven damals für Leute flow. Viele steht in den Sternen, doch sicher ist, ich bin für euch zu dope. Ich weiß, es ist primitiv, dass jeder ein Image kriegt und jeder der King ist wie. Oft hab ich gedacht, ich ignoriere es im Dreh, wo es geht. Doch am Ende des Tages stand mir oft mein Ego im Weg. Das ist Merz Entertainment und Show, ihr wollt alle immer lachen, ich verstehe nicht wieso. Nein, das hier ist ein Lebensgefühl, ich hab mich nie dankbarer für mein Leben gefühlt. Und du verstehst, was ich meine, wenn ich sag, wenn ich sprich, verraub mir von den Punkern keiner den Tag. Das ist mehr als ein Job, das hat nichts zu tun mit Regeln. Das ist mehr als ein Job. Ich weiß, ihr habt Baggies an und ihr habt Fitted Caps. Ihr baut ein Label auf und ihr spittet jetzt. Doch Homie, leider kommt da nix bei raus. Ich schreib ein paar Bars und bin dann diesen Shit fein raus. Ihr seid bald Stars und jeder redet über euch. Und nach oben, wir sind hier und stehen über euch. Redet über diesen, das halt überzeugt. Und leider hat mich keiner von euch jemals überzeugt. Kein Fuck, jetzt seit ich diesen ganzen Shit schreib, weiß ich nicht. Bis 30 krieg ich keine Midlife-Crisis. Das ist Party-Shit. Rapper aus dem Land müssen mich um einen Gefallen bitten und meine Hand geküsst auf reich machen. Bald seid ihr obdachlos. Ihr gegen mich ist so wie Janka gegen Miroslav Klose. Vielleicht bin ich morgen tot, ich könnte bald schon drauf gehen. Doch solange dreh ich das Rad auf und drück auf Play. Das ist Merz Entertainment und Show. Ihr wollt alle immer lachen, ich verstehe nicht wieso. Drück Play. Nein, das hier ist ein Lebensgefühl. Ich hab mich nie dankbarer für mein Leben gefühlt. Drück Play. Und du verstehst, was ich meine, wenn ich sag, wenn ich sprich, verraub mir von den Punkern keiner den Tag. Drück Play. Das ist mehr als ein Job, das hat nichts zu tun mit Regeln. Das ist mehr als ein Job.